Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus hielten 25 Organisationen in Südkorea, darunter die Süddirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes und der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften am 18. Januar in der Nähe der USA-Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ab. Dabei veröffentlichten sie ein Protestschreiben, in dem die USA dazu aufgefordert wurden, sich für die Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen. Im Protestschreiben forderten die Organisationen den Abschluss des Friedensabkommens zwischen der DFRK und den USA, die vollständige Einstellung der gemeinsamen Militärübungen, den Abzug der US-Truppen und die Zurücknahme des Beschlusses zur THAAD-Stationierung. Nach der Pressekonferenz überreichten sie der USA-Botschaft das Protestschreiben.